So, mal gucken, wie war das denn hier? Ah, ich bin bei Inga zum Übernachten zu Gast. Sie hat mir vorhin extra noch gesagt, hier ist ein Schalter fürs Licht und einer für die Musik. Ich glaube, das hier war der fürs... Ich sag mal, spielt ihr? Jetzt ist aber mal Ruhe! Schläfst du schon? Nee, du weißt, ich habe gerade so ein Buch hier liegen von Stalin. Der sieht aus wie Kevin Costner. Ich glaube, der hat eine Zeitreise gemacht. Wie jetzt? Also der Stalin aus der Geschichte und ja, der Kevin Costner aus Hollywood? Ja, der sieht genauso aus. Die gleichen Augen, die gleiche Nase. Nur eben der Schnauzbart im Gesicht. Ja gut, aber Schnauzbart, ich meine, wir wissen alle, dass Schnauzbärte ja die erste Tarnung sind, die man überhaupt entwickelt, ne? Ja, also so ein schwarzer Schnauzbart, den hat man sich schnell ins Gesicht geklebt. Ja, eben so beim Besen die Bürsten abgeschnitten und zack unter die Nase. Genau das. Das ist echt etwas ist unheimlich. Komisch. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Siehst du? Kannst du mal sehen. Aber wer hat da jetzt eine Zeitreise gemacht? Stalin oder Kevin Costner? Also ja, das ist jetzt die Frage. Vielleicht hat Kevin Costner jetzt... Nein, Stalin ist jetzt als Kevin Costner berühmt geworden, damit er seine ganzen Weisen, sage ich es mal, unter die Leute bringen kann. Weil dem hört jeder zu. Stalin hat mittlerweile so ein Stigma auf sich. Ich glaube, dem will keiner mehr zuhören. Nee. Und jetzt versucht er durch Kevin Costner seinen Kommunismus dadurch zu drücken? Ja, ja. Und Stalinismus? Genau. Das wird sein. Und gucken sich die Leute die Filme an, kriegen vielleicht so unterbewusst diese ganzen Sachen irgendwie, ich weiß schon, ja, so wie bei Fight Club, da wird das doch auch besprochen. Ja, ich meine, der unterwandert ja schon so ein bisschen die Arbeitsmoral, auch wenn man die Werbung anguckt, die er macht für diesen Thunfischsalat, ne? Stimmt. Erinnerst du dich? Ja, ja. Da ist ja auch so dieses, nicht arbeiten, jetzt mache ich erstmal eine Pause mit einem Thunfischsalat. Richtig. Und wer kauft denn wegen der Werbung Thunfischsalat? Das macht doch sonst keiner. Nee. Also wer macht auch Werbung für Thunfischsalat? Das ist ja, ich meine... Genau das. Ne? Das ist ja eigentlich, also muss natürlich was Tieferes dahinter stecken. Ja, ja. Oh mein Gott. Thunfischsalat. Oh mein Gott. Das ist erschreckend. Aber also ich meine, Kevin Costner ist jetzt auch schon ganz schön alt. Also Stalin als Kevin Costner. Mhm. Muss man jetzt mal sagen, ne? Was, also... Macht er jetzt nochmal eine Zeitreise? Taucht er in der Zukunft nochmal auf? Weil, oder riskiert das jetzt? Weil der Stalinismus hat sich ja nirgends durchgesetzt. Ja, ja, stimmt. Eigentlich müsste es vielleicht der Costnerismus sein. Vielleicht könnte er den dann in nächster. Und da sah es in den 90ern eine Zeit lang nach aus, oder? Stimmt. Jeder fand den gut. Ja? Kein Mensch fand den gut. Ach, hallo, ich habe euch gerade über Kevin Costner reden hören. Ja. Und ich glaube ja, der mit dem Wolf tanzt, ist ja auch so ein Film. Weil hat der nicht auch mit Hitler? Und Hitler wurde doch Wolf genannt. Das ist bestimmt auch sowas, was irgendwie zusammen. Das ist eine Metapher gewesen. Genau. Also nicht nur so diese Metapher von wegen. Oh Mann. Ja, also das war bestimmt irgendein Zeichen. Auf jeden Fall. Ja. Das ist gruselig. Oh Mann. Hm. Kann ich gar nicht einschlafen, Leute. Aber wer hatte denn, also hat er gar nicht mitgekriegt, dass dann jetzt jemand dieses verräterische Foto auf ein Cover von einem Buch geklebt hat? Ich meine, das sieht doch jeder, dass das Kevin Costner ist. Ja. Also. Ah, der denkt sich bestimmt, ach, die Leute sehen das nicht, weil, wie bei Harry Potter und den Muggeln, die sehen ja auch nichts. Und der hat ja einen Schnauzbart im Gesicht. Und das erkennt man nicht. Und die Mütze und, Also, es ist einfach. Also, der Stalin-Schnauzbart ist quasi die Superman-Brille, also Clark Kent-Brille von Superman. Genau. Ja. Wo auch niemand Superman erkennt, sobald er die Brille aufhat. Also er könnte auch noch den Anzug tragen, aber alle würden wissen, dass Clark Kent sich als Superman verkleidet. Genau. Stimmt. Ja. Stimmt. Das ist schon krass. Das ist echt verblüffend, diese Ähnlichkeit. Mhm. Naja, ich meine, klar, wenn es eine und dieselbe Person ist, ne? Aber, und wer weiß, man müsste eigentlich mal noch tiefer in die Vergangenheit gehen und gucken, ob es noch andere Bücher gibt mit dem gleichen Gesicht auf dem Cover. Müsste aber so, ja, also ich meine, man hat ja teilweise nur so, ich sag mal, unperfekte Ölgemälde oder ähnliches von berühmten Leuten aus der Politik, ne? Vielleicht sahen die auch schon aus wie Kevin Costner. Oder halt Stalin oder also vielleicht ist es Nero aus dem alten Rom oder so, der sich so durch die Zeit katapultiert immer wieder und von vorne anfängt und sagt, jetzt aber mal. Ja. Ich denke auch, wir hier, genau, Luther hat ja auch so einen Schnauz, also so einen Bart. Ja, der hat sich, Später, vielleicht Er hat sich ja als Junker Jörg auch getarnt, ne? Ja, mit so ein bisschen Bart. Das ist ja einfach so Maskerade der Welt, aber das ist auch wieder aber so ein Ding, das Männern vorbehalten ist, ne? Also, Frau mit Schnauzbart fällt sofort auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Genau, nee, und da auf dem Foto, das sieht man doch, dass das Kevin Costner mit Schnauzbart ist. Ja. Also, da gibt's keinen Zweifel dran, ne? Es ist halt wirklich, ist halt die Frage auch, ich meine, er guckt da ja auf dem Foto auch direkt in die Kamera. Also hat er vergessen, dass dieses Foto gemacht wurde oder hat er tatsächlich durch das Foto hinweg auch noch Einfluss auf die Leute? Also, sind wir jetzt quasi mit der Idee des Stalinismus infiziert und wollen das auch durchsetzen? Ich finde auch plötzlich, dass die Farbe rot viel, viel schöner ist, als ich die vorher fand. Ja, weil der Titel so rot ist, ne? Mhm. Tja. Naja, aber ich meine, also wenn man drüber nachdenkt, ne, also jetzt, wo ich mir das lange angeguckt habe, der sieht schon freundlich aus. Also mit der Kevin Costner ist ja auch ein netter immer gewesen. Auf jeden Fall. Ich finde, also ich weiß gar nicht, warum die Leute immer anderes gegen Stalin hatten. Ich weiß auch nicht. Das ist eigentlich ein netter Mann, wie der da guckt. Ja. Diese schönen Augen. Ne? Ja. Und so sympathisch das Lächeln. Ja. Das mal an. Ja, ist total. Also wenn der jetzt käme und sich wählen lassen wollen würde, ne? Ich würde den sofort wählen. Ich würde ihm auch meine Stimme geben. Ja. Der Kevin. Der Kevin Stalin. Schön. Ach, schön. Jetzt bin ich auch gar nicht mehr beunruhigt. Nee, jetzt kann ich auch gut schlafen. Ich gehe jetzt auch mal weiter in mein Bett. Ich bin ja nur vom Bad hier gerade. Ja. Und so. Ja, dann schlaf mal schön. Ja, gute Nächte und träumt süß von sauren Gurken. Genau. Na dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Schläfst du schon?